18. Teil: Irrungen und Wirrungen des Arthur Dent. Von seiner tiefen Ohnmacht hatte sich Arthur Dent endlich erholt. Er glaubte, einem schrecklichen Traum entkommen zu sein. Doch ein erster Blick brachte ihm seine gefährliche Wirklichkeit so nahe, dass er beinahe einen zweiten Ohnmachtsanfall erlitten hätte. Doch dazu kam es nicht. Denn sogleich hatte die noch immer unsichtbare, doch umso fürchterlichere Stimme wieder Gewalt über ihn. Was willst du? Nicht willkommen heißen. Wo bist du? Überall. Nein, nicht noch einmal. Ich versinke, das ist ja grauenhaft. Grauenhaft, ja, ungeheuerlich grauenhaft. Das hast du aus mir gemacht, Arthur Dent. Ein Ungeheuer. Ich wette, du hast nicht damit gerechnet, mich wiederzusehen. Ich hab dich nie gesehen. Doch. Ich zeig dir mein Bild. Sehr stark vergrößert. Das gebe ich zu. Und vierdimensional. Erkennst du mich? Eine Stubenfliege. Eine riesengroße Stubenfliege. Du hast sie umgebracht. Du hast mich umgebracht. Ja? Oder hier. Vielleicht erinnerst du dich besser, wenn du mich in dieser Gestalt siehst. Ein Kaninchen. Jawohl. Erinnerst du dich nicht mehr an das Kaninchen? Denk mal nach. Ein liebes, unschuldiges Kaninchen mit einem Fell wie Seide. Geboren im Dunkel aufgesäugt und eines Morgens in die Welt geblickt, zum ersten Mal die lichte neue Welt erblickt, das junge Haupt zum Licht erhoben, das plötzlich von etwas gespalten wurde, das ich verdächtig ähnlich wie ein primitives Feuersteinwerkzeug anfühlte. Handgefertigt von dir, Arthur Dent. Mir aufs Haupt geschlagen von dir. Und zwar recht hart, wie ich mich wohl erinnere. Und fertigtest aus meinem Fell dir einen Beutel. Denk mal nach. Steine darin zu sammeln, die dir interessant erschienen. Ich weiß es zufällig, weil ich im nächsten Leben eine Fliege war. Von dir erschlagen, denn zerquetscht, ausgelöscht wieder mal. Nur diesmal hattest du mich mit dem Beutel aus der Haut meines früheren Lebens ausgelöscht. Arthur Dent. Du bist nicht nur ein grausamer, herzloser Mensch, du bist auch niederschmetternd taktlos. Ja, aber den Beutel hast du wohl nicht mehr. Weggeworfen, wie? Gefiel dir nicht mehr, wie? Achtlos, weggeworfen, den Beutel aus meiner Haut. Nein, im Gegenteil, ich habe den Beutel. Du hast ihn achtlos weggeworfen. Nein, das Erstaunliche ist, dass du nicht einmal weißt, dass du ihn weggeworfen hast. Nein, habe ich nicht. Er ist mir auf unerklärliche Weise abhanden gekommen. Und ich bemerke erst jetzt, in diesem Augenblick, dass es nicht mein Beutel ist. Der Beutel aus meiner Haut, meinst du? Der Beutel aus deiner Haut wurde vertauscht. Das hier ist einer aus Leopardenfell oder ich weiß nicht was. Nimm dich in Acht, dass der Leopard nicht auftaucht. Nimm deinen Fuß da weg! Was ist denn? Darf ich vorstellen? Der Molch, auf dem du stehst, hast du wohl übersehen, was? Dann muss ich ihn dir in der schrecklichsten Vergrößerung zeigen, die du dir vorstellen kannst. Denn da die vierte Dimension ist die schrecklichste, denn die fünfte ist deine Angst. Ja, schrei nur, lauf nur weg, ich bin überall. Und du auch, sieh dich um. Du bist mitten in dem Kaninchen, das ich einmal war. Mitten in der Fliege, die ich auch war. Überall, Dent! Überall! Wo willst du denn hin, Dent? Du bist überall bei mir. Hier bin ich! Der Molch war ich auch. Aber ich wusste doch nicht. Ich wusste doch nicht. Tu bloß nicht so, als hättest du nichts gewusst. Nein! Das Interessanteste an der Seelenwanderung ist, dass die meisten Leute, die meisten Seelen gar nicht merken, dass sie wandern. Ich hab's gemerkt. Gemerkt. Nicht gleich, aber nach und nach. Im Moment ist mir die Seelenwanderung völlig klar. Was Arthur Dent jetzt zu sehen bekam, übersteigt die Vorstellungen jedes halluzinationsträchtigen Dichters des gesamten Universums. Schrill blendend überfiel ihn in einem riesigen Raum eine Lichtflut. Arthur Dent war in die Kathedrale des Hasses eingetreten. In eine riesige, aus dem Inneren eines Berges herausgemeißelte Höhle, schwarz, schrecklich, und wo sie nicht schwarz war, lugten in unsagbar scheußlichen Farben einige Horrordetails hervor. Das Ganze schien sich um Arthurs Kopf schwindelerregend zu drehen, wobei die grellen Farben seine Augen wie Pfeile trafen, von ultraviolent bis infratot über das ganze Spektrum mit Leberpurpur, Ekellila, Eitergelb, gebranntem Homber und Giftgrün. Die so angestrahlten Horrordetails entpuppten sich als Wasserspeier, die schon Francis Bacon das Mittagessen verleidet hätten. Aber noch Schlimmeres stand in diesem Riesenraum herum. Eine Statue, ein Monstrum von einer Riesenfigur, die mit der Scheußlichkeit der Wasserspeier wetteiferte, die Arthur Dent jetzt überall erkannte. Sie starrten von den Wänden, den Säulen, den Verstrebungen, vom Chorgestühl, von überall her auf die Säule. Und wenn die Wasserspeier Francis Bacon das Mittagessen verleidet hätten, so zeigten die Gesichter der Wasserspeier deutlich, dass die Säule es ihnen gründlich verleidet hätte, wären sie lebendig gewesen, es zu sich zu nehmen, was sie nicht waren. Oder hätte jemand versucht, es ihnen einzutrichtern, was niemand gewagt hätte. Arthur hielt sich mit beiden Händen die Augen zu, senkte den Kopf und schüttelte ihn langsam hin und her vor Traurigkeit und Entsetzen über so verrückte Dinge. Als er die Augen wieder aufmachte, stand vor ihm die Gestalt des Mannes oder der Kreatur oder was immer es war, das er offenbar die ganze Zeit gequält hatte. Er oder es oder was immer sah aus wie eine gemästete, verrückt gewordene Fledermaus, die um ihn herum batschelte, mit den Flügeln schlug und die Krallen nach ihm ausstreckte, ein bedrohlich schwarzes Bündel, aufgedunsen mit ledernen Runzeln. Erstaunlich grässlich die Versammlung seiner Zähne, die er drohend zeigte. Jetzt hör mal zu, Agrayak, wenn du wirklich so heißt. Mal ganz ehrlich, sieh mir in die Augen. Sieh mir in die Augen mit einem deiner drei funktionstüchtigen Sehlöcher. Was? Ich war bei einem Cricket-Match. Was? Du warst bei einem Cricket-Match? Nicht in dieser Gestalt. Das hätte mich auch gewundert. Dies hier ist meine letzte Gestalt. Mein letztes Leben. Dies ist mein Rache-Leib. Mein Töte-Arthur-Dent-Leib. Meine letzte Chance. Und ich musste schwer um sie kämpfen. Aber... Ich war bei einem Cricket-Match. Ich hatte ein schwaches Herz. Aber sagte ich zu meiner Frau, was kann mir schon passieren bei einem Cricket-Match? Ich guckte also zu und was passiert? Hast du den Ball an den Kopf gekriegt? Unsinn. Auf einem Sofa tauchten da zwei Leute auf einmal tückisch unerwartet aus heiterem Himmel auf, landeten genau vor mir. Das Letzte, was ich gerade noch bemerkte, bevor mein armes Herz vor lauter Schreck aussetzte, ist, dass einer von den beiden Arthur Dent ist, mit einem Kaninchenknochen im Bart. Zufall! Ja. Schrei nicht so, du tust dir weh. Du hast schon das ganze Gesicht voll Heftpflaster. Das macht dich noch hässlicher. Hör mir lieber zu. Hör zu, es ist das... Komm mir nicht zu nah! Es ist das Schicksal, das dich so dumm verkauft. Uns beide, ich sage dir, es ist Zufall. Was hast du gegen mich? Na, gar nichts. Ehrlich, gar nichts. Es scheint mir eine merkwürdige Art, mit jemandem umzugehen, gegen den du nichts hast, ihn umzubringen jedes Mal. Ein höchst eigenartiges Stück sozialer Partnerschaft, würde ich das nennen. Oder ganz einfach eine Lüge. Aber sieh doch mal, es tut mir ja schrecklich leid. Das Ganze ist ein furchtbares Missverständnis. Ich muss leider gehen. Hast du eine Uhr? Wie spät ist es denn? Ich muss helfen, das Universum zu retten. Bleib hier! Einmal war ich schon so weit. Da war ich entschlossen, aufzugeben. Ja, ich wollte nicht wiederkommen, wollte nicht zurück aus der Unterwelt. Aber was geschah? Ich weiß es nicht. Ich muss gehen. Du bleibst hier! Ah, verdammt! Verstehst du? Ja, aber ich weiß nicht, warum du partout aus der Unterwelt wieder nach oben musstest. Was geschah denn? Meine Seele wanderte gegen meinen Willen wieder zurück. Ich wurde eine Art Nachtschattengewächs. Genauer gesagt, eine Pitun. Noch genauer gesagt, in einem Blumentopf. Dieses besonders glückliche, kurze, blühende Dasein fing an, mit mir in meinem Blumentopf, ohne Zutun, 300 Meilen über der Oberfläche eines besonders grässlichen Planeten. Keine von Natur aus verteidigungswerte Position, denkst du vielleicht. Und da hättest du recht. Dieses Dasein endet eine sehr kurze Weile später. 300 Meilen weiter unten. In wiederum, genauer gesagt, dem jungen, frischen Wrack eines Wals. Meiner Bruderseele. Auf dem Weg nach unten konnte ich nicht umhin ein glitzernd weißes Raumschiff wahrzunehmen und aus einer Luke dieses glitzernd weißen Raumschiffs äugte heraus ein Schmucker Arthur Dent. Zufall! Ja! Ich muss jetzt gehen! Du kannst gehen, nachdem ich dich getötet habe! Nein, das hat doch keinen Sinn. Ich muss das Universum retten. Begreif das doch. Ich muss die silberne Querstange finden. Darum geht es. Als Toter wird das schwierig. Das Universum retten. Daran hättest du denken müssen, bevor du mit deiner Vendetta gegen mich anfängst. Ja, jetzt hast du Angst, Arthur Dent. Komm runter von der Statue. Du klammerst dich umsonst an dein scheußliches Ebenbild. Jetzt bist du dran, Dent. Was willst du von mir? Ich weiß nichts von Blutrache gegen dich. Was war denn, als du auf Star Romula Peter warst und jemand dich... Ich bin da nie gewesen. ...umbringen wollte und du dich ducktest. Wen glaubst du, traf die Kugel, ha? Was hast du gesagt? Nie da gewesen. Wovon redest du denn? Ich muss jetzt gehen. Also bleibst hier. Du musst dort gewesen sein. Du warst für meinen Tod verantwortlich. Genau wie überall sonst, du unschuldiger Zuschauer. Von diesem Ort habe ich nie etwas gehört. Es gab auch niemals jemand, der mich umbringen wollte. Außer dir. Vielleicht fahre ich später mal hin. Was meinst du? Du warst in Stavromula, bitte. Noch nicht? Nein, ich weiß überhaupt nichts von diesem Ort. War ganz bestimmt nie dort. Hab auch nicht die Absicht, hinzufahren. Doch, oh doch, du fährst bestimmt noch hin, verdammt noch mal. Zu früh. Ich habe dich zu früh hierher gebracht. In die Kathedrale des Hasses. Agrajak. Es kann sich jeder irren. Komm, beruhige dich, Agrajak. Zu früh, verdammter Mann, zu früh. Ich bring dich um. Auch wenn es logisch ganz unmöglich ist. Ich bring dich um, verdammt nochmal. Ich jage den ganzen Berg in die Luft. Sieh zu, wie du diesmal davon kommst, Dent. Was tust du da? Was ist das? Ein leichter Druck. Und schon beginnt das Chaos. Gib her das Ding! Und da musst du mich erst wieder einmal töten, Dent. So, stirb! Du weißt ja wohl, Dent, was du getan hast. Mich ganz einfach wieder einmal umgebracht. Was willst du bloß von mir? Blut? Raus aus dieser Hölle. Raus! Von veritabler Angst beflügelt war Arthur Dent aus der Kathedrale des Hasses, wo der von ihm erschlagene Agrajak verendete, durch endlose Gänge ins Freie und dort einen riesigen Steilhang hinabgestürzt. Sogleich bemerkte er, wie es um ihn herum polterte und donnerte und wie der ganze Berg zu wanken schien, erst leicht, dann immer heftiger. Um ihn herum tanzten die Felsbrocken, seine Augen tanzten mit ihnen und seine Füße tanzten mit dem immer schneller wegrutschenden Erdreich. Seine Logik hätte ihn von aller Todesangst, die er ausstand, befreien können, aber er dachte nicht an Agrajak und Seelenwanderung und dass er nach diesem Abenteuer bestimmt überleben würde, um diesem Ungeheuer nach dessen Petuniendasein abermals zu begegnen. Im Gegenteil, die Haare standen ihm zu Berge vor Todesangst, die ihn jetzt dermaßen beflügelte, dass ihm die Beine nicht mehr gehorchten. Er unerhört in Schwung kam, durch die Luft sauste und im nächsten Augenblick auf hartem Felsboden aufschlagen musste. Doch just in dem Augenblick, da ihm der schmerzliche Fall gewiss zu sein schien, sah er unmittelbar vor sich einen kleinen marineblauen Reisebeutel liegen. von dem er genau wusste, dass er ihn vor ungefähr 10 Jahren seiner höchstpersönlichen Zeitrechnung im Gepäckbergungssystem des Athener Flughafens verloren hatte. Der Ablenkungseffekt seiner Überraschung war so groß, dass er den Boden total verfehlte und stattdessen in die Luft sauste, dass ihm der Schädel brummte. Was er tat, war genau dies. Er flog. Er blickte überrascht um sich, aber es gab keinen Zweifel. Das war es, was er tat. Kein Zipfelchen von ihm berührte den Boden oder näherte sich ihm auch nur. Er schwebte dahin, während um ihn herum die Felsbrocken durch die Luft sausten. Dagegen konnte er was tun. Argwöhnisch blinzelnd über die Mühelosigkeit erhob er sich höher in die Luft, sodass die Brocken nun unter ihm wegflogen. Mit größter Neugier blickte er nach unten. Zwischen ihm und dem schwankenden Grund lagen jetzt gute 10 Meter reinste Luft. Von den Felsbrocken abgesehen natürlich. Aber die blieben ja da nicht, sondern stürzten gepackt vom eisernen Griff der Schwerkraft abwärts nach demselben Gesetz, das Arthur ganz offenbar und unerwartet beurlaubt hatte. Dass es ihm gelingt, in der Luft zu bleiben und vor allem glücklich zu landen, bleibt für die nächste Folge zu hoffen. Und damit auf Wiederhören.